Schere endlich, frag dich, was will ich? Opfer den kurzen Moment für das, was du eigentlich bist. Vielleicht allein, traurig und einsam. Und keiner fragt dich, ey, kann das sein? Keine Menschen um dich drum, die deine Frust auffangen. Nur Wesen, die sich erheitern an deinen Bangen. Jeder Versuch, weise zu sein, interessiert keinen. Und du fragst dich, wird das ewig sein? Es vergeht unendlich Zeit, während du dich in Frust findest, dein Leben mit hilflosen Gedanken schindest. Konzentrier dich darauf, wie du daraus findest, bis du dir deinen eigenen Reim daraus bildest. Konzentrier dich darauf, wie du daraus findest, bis du dir deinen eigenen Reim daraus bildest. Blockade, kein ewiges Schicksal, schade, dafür setzt man dir kein Denkmal. Nur du gehst ein, schaust traurig drein, elendig klar, solche Leute sind da. Ey, wenn die dich jemand sehen, denken sie vielleicht sogar, wie war. Trotzdem dein Unmut, keine Phrasen, beantworte aber nicht immer zu. Beantwortete Fragen, immer das Gleiche, über das Gleiche, kann jeder sagen. Beschäftige dich mit geistiger Kraft und ihrer Allmacht. Sei jedoch nicht so verbissen in das, was alles falsch läuft. Mach deinen Weg gemütlich und relaxed. Sonst wird der Zorn auch noch wegen dir so strittig und verworren. Verwirrt das jedoch nicht die Mystik der kosmischen Energie. Spür die Ewigkeit der Einvernunft als Einklang in dir. Sie ist auch Gegenwart, heute auch noch hier. Heute auch noch hier. Gerät sie jedoch in Vergessenheit, bis Wut und Zerstörung bleibt. Kehr in dich, frag dich, was will ich? Was mit sich einig sein ist, darauf besinn dich.